Und unsere Kinokritikerin Anke Lewicke kennt die Filme schon, die ab morgen in den Kinos laufen und stellt uns nun zwei vor. Schönen guten Tag, Frau Lewicke. Morgen. Beginnen wir mit der ganz, ganz großen Liebe und den Männerherzen. Das interessiert uns doch, diese Untiefen. Die ganz, ganz große Liebe, so lautet der Untertitel zum zweiten Film, mit dem Regisseur Simon Verhoeven in die Herzen von 6 sehr unterschiedlichen Männern blickt. Viele kennen die Typen schon. Es waren ja über 2 Millionen Zuschauer in Männerherzen 1 im Kino. Frau Lewicke, die Fortsetzung von Erfolgen, das sind ja oft müder Aufguss, dieselben Witze, dieselben Situationen. Wie ist das bei Verhoevens Teil 2? Ja, es war ja beim ersten Teil schon so, was den Charme ausgemacht war, war, dass er ja so die Männlichkeitsattribute auf 6 verschiedene Prototypen verteilt hat. Und genau da macht er jetzt weiter. Also Til Schweiger ist ja der Megamacho gewesen, aber der hadert jetzt eben mit seiner Männlichkeit. Dann haben wir ja den Beamten und Warmduscher, der wird von Christian Ulm gespielt und er versucht immer noch Sex mit seiner neuen Freundin zu haben und es klappt immer noch nicht so richtig. Und dann haben wir den großen Karrieristen, der wird ja von Florian David Fitz gespielt und der verliert im zweiten Teil auf einmal seine Freundin, seinen Job und alles. Aber was das Schöne ist bei diesem Regisseur ist, er mag seine Figuren ja immer in die Pfanne hauen, aber er gibt ihnen immer so ein kleines Hintertürchen. Mhm. Also sie können dann doch als Sieger aus der Niederlage rausgehen und so muss Florian David Fitz eben feststellen, dass man, wenn man nichts mehr hat, auch Neues gewinnen kann. Und besonders schön finde ich, dass es ihm in diesem neuen Film gelungen bei Til Schweiger. Der geht ja aus Berlin raus, geht in sein Kinderzimmer von damals und wird wirklich wieder so zum kleinen Jungen und lernt dann auch Pony reiten. Und das ist einfach eine lustige Szene. Und wie Simon Verhoeven das immer schafft, dass er doch so bei seinen Jungs ist, dass man so nicht nur über sie lacht, sondern mit ihm lacht, das finde ich, macht er ganz gut. Und das ist einfach eine sehr schöne, sympathische Wohlfühlkomödie. Eine Wohlfühlkomödie. Die Kritiker hierzulande tun sich ja eher schwer, vor allem mit erfolgreichen Komödien, in die Leute auch reingehen. Verhoevens Film kommt eigentlich ganz gut weg. Wie kommt denn das? Ja, das hängt damit zusammen, glaube ich, wenn man sich zum Beispiel die Beziehungskomödien der 80er oder 90er Jahre anschaut mit Katja Riemann in der Hauptrolle, dann haben die doch sowas letztlich Wertkonservatives. So wie in den 50er Jahren. Es geht doch eigentlich nur darum, am Ende irgendwie den Mann und das Reihenhaus zu haben. Oder nimmt man die ganzen Komödien mit Til Schweiger, der spielt immer den Macho, dann muss er eben den Macho überwinden, aber im nächsten Film darf er schon wieder der Macho sein. Die hat er auch gerade überwunden. Ja, genau. Und das Schöne ist jetzt eben bei Simon Verhoeven, dass er eben dieses Wertkonservative kaum drin hat. Also natürlich gibt es ja auch kleine Ausrutscher. Also wenn der Bio-Öko-Restaurantbesitzer dann seine Kinder bekommt, muss er natürlich im Kreissaal trotzdem in Unmacht fallen, wenn Florian David Fitz feststellt, dass er die ganze Zeit mit einem Typen hin und her gechattet hat, dann hält er sich die Hand vor dem Mund. Das sind so kleine Ausrutscher. Aber im Großen und Ganzen kommt dieser Film dann eben doch auch aus ohne Altherrenwitze. Es geht nicht darum, ob nun Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden, sondern der Film ist eigentlich immer ganz auf Augenhöhe. Also ich würde nicht sagen, dass er jetzt wie eine große Komödie so ganz humanistisch ist oder neue Lebensmodelle variiert oder sonst was. Aber er ist einfach ganz sympathisch und ich glaube, das wird ihm einfach schon angerechnet. Und nach wie vor mit einer ganz schön großartigen Besetzung von Schauspielern. Männerherzen Teil 2. Von der erfolgreichen Komödie jetzt zum Autorenfilm. In dieser Woche zeigt sich das deutsche Kino ja von einer abwechslungsreichen Seite. Über uns das All. Das ist ein auf Festivals viel beachtetes Regiedebüt von Jan Schomburg. Was verbirgt denn sich denn für eine Geschichte? Ja, man lernt ein Paar kennen, ein Junges, das richtet sich so gerade im Leben ein. Martha ist Lehrerin. Er hat gerade als Mediziner promoviert und kriegt jetzt einen ganz guten Job in Marseille, fährt schon mal vor und auf einmal steht bei Martha die Polizei vor der Tür und es heißt, ihr Freund hat sich umgebracht. Sie kann das gar nicht fassen, sie kann die Trauer nicht annehmen und muss mit dieser Leerstelle kämpfen. Aber gleichzeitig stellt sie fest, dass ihr Freund gar nicht der war, als der er sich ausgegeben hat, dass er schon lange gar nicht mehr Medizin studiert hat. Und deshalb kommt eben noch eine andere Leerstelle hinzu, weil die gemeinsame Vergangenheit ist immer mehr eine Illusion gewesen. Und das Ganze wird jetzt wie so ein Psychothriller aufgebaut und man muss wirklich an Hitchcocks Vertigo aus dem Reich der Toten denken, Weil Martha lernt dann einfach einen neuen Typen kennen und man weiß jetzt gar nicht, ist das eine neue Liebe oder entdeckt sie eigentlich nur ihren verstorbenen Paul in diesem neuen Menschen wieder. Und dadurch bekommt der Film eine ganz seltsame Spannung. Also das ist eine Mischung aus Autorenfilm, der um Trauerarbeit kreist, aber gleichzeitig eben Psychothriller im buchstäblichen Sinne, weil er wirklich in diese subjektive Wahrnehmungswelt von dieser Frau geht, die einfach den Boden unter den Füßen verloren hat. Dazu muss man aber dann auch noch eine große Schauspielerin haben. Sandra Hüller wird auch sehr gelobt. Ja, es ist einfach unglaublich. Es ist ja überhaupt seit Requiem eine Schauspielerin, die eigentlich nie so Identifikationsfiguren spielt. Also man muss sich ja an ihren Figuren immer ein bisschen abarbeiten. Das ist auch in diesem Film so, weil sie reagiert natürlich anders. Sie ist ja gar nicht die Trauernde, weil sie sich ja schon wieder neu verliebt. Aber das Tolle ist, dass sie wie der Film eben auch den doppelten Boden immer im Gesicht hat. Also wenn sie dann den neuen Freund kennenlernt, dann weiß man nicht direkt, ist das jetzt neue Liebe, die sich da in ihrem Gesicht widerspielt oder ist das direkt wieder so eine Wiedersehensfreude? Und das hält sie die ganze Zeit, die Spannung in dem Gesicht, und der Regisseur gibt ihr einfach auch den Raum, dass sie das ausagieren kann. Eine Empfehlung, also Über uns das All von Jan Schomburg mit Sandra Hüller, Georg Friedrich und Felix Knopp und dann noch Männerherzen und Die ganz, ganz große Liebe von Simon Verhoeven. Beide Filme laufen ab morgen in den Kinos und den Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven, den hören Sie um 10 nach 11 auch hier im Radio Feuilleton im Interview. Vielen Dank, Anke Lewicke.